alles schwingt, alles strahlt und alles wirkt auf alles. Herzlich willkommen, Lothar Bodingbauer begrüßt euch zur physikalischen Soiree, zu einem Thema, das möglicherweise einige von uns schon betrifft, nämlich das, ja, sollen wir dieses A-Wort verwenden? Abnehmen, ja. Also wieder im Radius etwas kleiner werden. Und da ist die Physik nahe an der Physiologie beim Menschen und irgendwie sind es lauter Fü-Fü-Worte, die wir heute mal ein bisschen kombinieren. Und zu Gast in der physikalischen Soiree ist Martin Apolin. Martin, danke, dass du gekommen bist. Gerne. Du bist Buchautor für eben dieses Buch, Die Physik des Abnehmens. Ultimativ, sagst du? Ja, ultimativ. Das hat, sagen wir mal, der Verlag hinein reklamiert, damit es ein bisschen besser klingt. Ja, aber das sind marketingtechnische Gründe, genau. Weil zwischen ultimativ und nicht ultimativ ist ja eigentlich… In der Physik kein Unterschied. Kein Unterschied, gell? Ja. Genau. Abnehmen ist prinzipiell möglich. Ja, prinzipiell ist Abnehmen möglich. Es ist allerdings, und das mache ich auch gleich im Vorwort klar, eine relativ zähe Geschichte. Man muss immer am Ball bleiben. Eigentlich muss man sogar ein Leben lang am Ball bleiben. Ja. Und man muss realistisch sein. Also das kann man mit Hilfe der Physik relativ gut ausrechnen, weil die Effekte, die man so lesen kann, also wie schnell das geht, das ist meistens maßlos übertrieben. Ich spüre schon in den Worten, die du verwendest, ja, dass da einiges noch drinnen steckt, was unsere Vorstellung erweitern wird. Am Ball bleiben. Mhm. Man muss am Ball bleiben. Man muss am Ball bleiben. Ja. Du sprichst die Aktivitätsseite, ja, beim Abnehmen an, also die Ausgabenseite. Genau. Wo, ja, soll man sparen? In der Einnahmen- oder Ausgabenseite? Budgetverhandlungen, das, naja, sind so die Themen. Das kann man relativ klar ausrechnen. Also man sollte im Idealfall bei beiden ansetzen, also sowohl beim Input als auch beim Output, weil es dann schneller geht. Weniger Keks, mehr Fußball. Genau. So, um auf den Punkt zu bringen. Man kann natürlich auch einfach weniger essen, aber das Problem dabei ist, da macht einem die Physiologie einen Strich durch die Rechnung, weil der Körper dann den Grundumsatz reduziert. Das ist so ein evolutorisches Relikt, um die Fettreserven zu verteidigen. Grundumsatz heißt, ich sitze an meinem Schreibtisch und tue nichts und lebe, ja, und pumpe mein sogar Herz. Sogar noch, also liegen, da gibt es eine medizinisch ganz strenge Definition. Grundumsatz wird in der Früh gemessen, auf nüchternen Magen, unter thermoneutralen Bedingungen, also dass der Körper nicht heizen muss. Mhm. Und das wird dann sozusagen als Grundumsatz verordnet. Mhm. Aber wenn man es so über den Daumen haben möchte, und da sind ja die Physiker eigentlich schon zufrieden, wenn das, sagen wir, so auf 10% genau ist, kann man sagen, Grundumsatz ist, wenn man liegt und sonst also nicht gerade gegessen hat und wenn es nicht saukalt ist im Zimmer, dann kommt das ziemlich gut auf den Grundumsatz hin. Augenzwinkern erlaubt. Augenzwinkern erlaubt, ja. Also der Grundumsatz ist einfach dazu, wird dazu verwendet, den Körper zu betreiben. Genau. Weil eben Blut gepumpt werden muss, weil es eben elektrochemische Vorgänge gibt und was weiß Gott da alles, genau, für die Maschine Mensch vorgesehen ist. Ja, also wenn man es etwas physikalischer haben möchte, könnte man sagen, der Körper wehrt sich gegen das Ansteigen der Entropie. Also wenn diese Vorgänge nicht ablaufen würden, würde man letztlich zerfallen. Also das ist ja dann letztlich der Unterschied zwischen lebendig und tot. Und dafür braucht er jede Menge Energie. Genau, das macht so in etwa bei einem nicht so aktiven Menschen vielleicht 60% des Gesamtumsatzes aus. Ich sage gern dazu für den Standby, also das ist der Mensch im Standby-Modus. Mhm. Aber nicht im Winterschlafmodus? Nein, da ist es noch einmal ein bisschen weniger, also in der Nacht sind es vielleicht noch mal etwa 10% weniger, die man umsetzt. Das heißt, Grundumsatz und dann 60% für den Standby-Betrieb, ist das vom Grundumsatz? Also Standby ist gleich Grundumsatz. Ah, verstehe. Ja. Und wenn ich dann jetzt herumgehe und Sachen mache, dann kommen die 40% dazu. Genau. Und da geht es nur um auf einer ebenen Fläche herumgehen, im selben Stockwerk, also nicht Physik spielen. Also Treppen hoch gegen das Potenzial oder Laufen beschleunigen. Das kommt jetzt ganz darauf an, wie man sozusagen sein Leben anlegt. Also da gibt es eine irrsinnige Schere, die, mhm, man auch gemessen hat, die Aktivität der Menschen. Und die schwankt, also was den Gesamtumsatz betrifft, um einen Faktor 2. Jetzt hilf mir nochmal, diese 60% verstehe ich noch nicht, also ganz. Also der Grundumsatz ist das, was der Körper braucht, um seine Funktion aufrechtzuerhalten, für Herz, Gehirn, Leber etc. Also 100%. Auch wenn man nur herumliegt, ja, mhm, sind das diese 60%, das ist also über den Daumen, wenn man es physikalisch sagt, gleich in Watt, ist das 1 Watt pro Kilogramm. Also ein Mensch mit 70 Kilogramm hat einen Grundumsatz von 70 Watt. Das braucht er nur, damit er überlebt. Ich schreibe mir das jetzt einmal auf. Ja? 70. 70. Also ein Watt pro Kilogramm. Ah, richtig, ein Watt pro Kilogramm. 60% wovon? Was ist da vom Gesamtumsatz. Also wenn ich jetzt vom Gesamtumsatz ausgehe. Verstehe. Und der sind 10.000 Kilojoule. Ah, alles klar. Dann machen 6.000 Kilojoule der Grundumsatz aus. Der Grundumsatz aus. Zwei Drittel oder so genau. Ungefähr. So. Zwei Drittel ist praktisch. Und ein Drittel, wofür ist jetzt das eine Drittel auf den Gesamtumsatz? Naja, und das ist eben jetzt die Aktivität. Also zum Beispiel Sitzen setzt man im Vergleich mit dem Liegen schon 40% mehr um, weil sonst würde man ja vom Sessel rutschen, ja, wenn man die Muskeln nicht anspannt. Mhm. Stehen ist ungefähr doppelt so viel. Mhm. Wenn man geht, hat man das 3- bis 5-fache. Wenn man läuft, hat man, oder Stiegen steigt, hat man bis zum 20-fachen. Ja, und aus diesen Bestandteilen, je nachdem, wie viel man sitzt, steht und geht am Tag, setzt sich dann der Leistungsumsatz zusammen. Und dieses Stiegen steigen 20-fache, das kommt daher, dass es eben wirklich in die Höhe geht, genau, und dass man dann auch oben mehr potenzielle Energie hat, die dann auch irgendwo herkommen der muss. Der Kampf gegen die Gravitation in dem Fall. Das ist dann alles dabei. Ja. Plus, was sehr oft vergessen wird bei diesen Abschätzungen, ist der Wirkungsgrad. Also ich darf nicht naiv mit der potenziellen Energie rechnen, sondern ich muss diesen Wert der potenziellen Energie noch mit einem Faktor 4 multiplizieren, weil dummerweise eben ungefähr 75% der umgesetzten Energie sofort als Wärme verpuffen, und ich kann nur 20-25% benutzen, um überhaupt mechanisch was zu bewegen. Ich schreibe auf, zu meinen 2/3, die ich brauche, nur einmal zu leben. Ja. 3/4, wenn ich jetzt mich extra betätige dafür, das geht dann auch irgendwo in den Körper und wird Dreiviertel geht sofort als Wärme verloren. So, als Wärme letztlich verloren, genau. Also letztlich kann man sagen, geht alles als Wärme verloren. Ja. Das ist ja auch eine Methode, dass man den Umsatz eines Menschen messen kann. Also da gibt es die direkte Kalorimetrie, dass man wirklich die Abwärme misst. Mhm. Das ist natürlich relativ unbequem, weil da müsste man in einer Röhre liegen und da ist natürlich ein normaler Tagesablauf nicht möglich. Mhm. Und dann hat man sozusagen die indirekte Kalorimetrie erfunden, wo man eine Sauerstoffmaske hat und einfach den Sauerstoffverbrauch misst. Und von dem kann man rückrechnen auf die Wärmeabgabe. Aber letztlich wird, das ist natürlich irgendwie frustrierend, 100% der Energie in Wärme umgewandelt. Also wenn wir jetzt aufstehen würden und da 5-mal um den Häuserblock laufen, dann sitzen wir wieder da. Ist ja nichts beschleunigt worden, wir haben nichts gehoben, es ist mechanisch genauso wie vorher. Und 100% der Fette und Kohlenhydrate, die wir da umgesetzt haben, also die Energie ist in Wärme verpufft. Die Straße ist wärmer, die Luft ist wärmer, wir sind wärmer. Das führt dann irgendwann einmal zum Hitzetod des Universums. Genau, das ist es letztlich. Wenn alles warm ist und alles verbrannt ist und alles irgendwo wieder zerflossen ist. Also man sagt ja so schön, Wärme ist der Energiefriedhof. So ist es. Also früher oder später landet die gesamte Energie bei der Wärmeenergie und ist dann, wenn alles gleich warm ist, überhaupt nicht mehr zu benutzen. Ja, das sind, glaube ich, die Grundlagen, wie so ein Körper funktioniert. Energiereserven, Speck, also Fett, das ist eine schlaue Sache, weil wenn man wirklich einmal jetzt anschaut, wie viel Energie mir jetzt gerade zur Verfügung steht, wir haben jetzt gerade Dezemberende und draußen ist es kalt und außer ein paar giftige Bären im Schwarzenbergpark nebenan gibt's eigentlich nicht wirklich was zu knappern. Ich habe vorgesorgt und habe noch etwas Honig vom Sommer und vielleicht noch mit viel Glück Käse, also haltbar gemachte Proteine. Das könnte schon ein bisschen enger werden, wenn ich sonst nichts, wenn der Pille nicht unten wäre. Genau. Ja. Also das ist ja auch der Sinn dieser sehr rigorosen Verteidigung der Fettreserven. Ja, ja. Und nämlich rigorose Verteidigung. Rigorose Verteidigung. Das bleibt echt, solange es irgendwie geht. Genau. Also man kommt ja mit so einem Kilogramm Fett relativ lang aus. Also wenn man aber wenn man zum Beispiel Null-Diät machen würde, was nicht sehr schlau ist, weil das ungesund ist und man verliert auch sehr viel Muskelmasse, aber man kommt im Prinzip, und das kann man jetzt eben relativ leicht mit einer Fermi-Rechnung ausrechnen, kommt man 3 Tage mit einem Kilogramm Fett aus. Also ein Kilogramm Fett hat einen Brennwert von, Körperfett jetzt, hat einen Brennwert von 30.000 Kilojoule, also ein bisschen über 7.000 Kilokalorien. Und wenn ich den Tagesbedarf mit 10.000 Kilojoule annehme, kann ich jetzt schon im Kopf ausrechnen, komme ich 3 Tage mit dem Kilogramm Körperfett aus. Das, was du machst, ist eine Fermi-Rechnung? Ja, und zwar deswegen, weil der Brennwert von Körperfett bei verschiedenen Menschen leicht unterschiedlich ist und weil ich nicht weiß, wie der Grundumsatz darauf reagiert. Also das sind sehr viele Unbekannte, aber so in einem Korridor von plus minus 10% kann man das schon berechnen. Enrico Fermi hat so alles ausgerechnet, was man in irgendeiner Weise als unmöglich auszurechnen bezeigen würde und einfach im Kopf übergeschlagen. Ja. Man kann mit Fermi-Rechnern ausrechnen, was man eigentlich gar nicht ausrechnen kann. Zumindest nicht, wenn man von der klassischen Annahme ausgeht, es muss alles auf die 5. Kommastelle exakt sein. Aber das Schöne ist, dass ich mit Fermi-Rechnungen in einen Bereich komme, in dem ich normalerweise nicht hineinkomme. Und wenn ich die Rahmenbedingungen gut abschätzen kann, kann ich aber auf einige Prozent genau trotzdem sehr sinnvolle Aussagen treffen. Weil man Fehler in beide Richtungen macht. Genau, und dann geht's. Ja, aber das Ergebnis dieser Fermi-Rechnung bedeutet 1 Kilogramm Fett in 3 Tagen. Das ist ja jetzt einmal dann doch nicht so lange. Also das könnte noch schlimmer sein. Es könnte schlimmer sein, das stimmt. Oder aber besser sein, je nachdem, wie man es... Null-Diät ist ja auch eine sehr radikale Maßnahme. 1 Kilo Fett pro 3 Tage. Also sagen wir über den Daumen 2 Kilogramm in der Woche. Mhm. Und jetzt kann man aber ausrechnen, also eine Person hat, sagen wir mal, 15-20% Körperfett auf die Masse bezogen. Also nehmen wir jetzt eine Person mit 100 Kilogramm, damit es leicht zu rechnen ist. Ja. Wenn die 20% Körperfett hat, sind das 20 Kilogramm Fett. Und da käme sie, wenn ich sage 3 Tage für 1 Kilogramm, käme sie 2 Monate aus. Mhm. Also so über den Daumen natürlich. Mhm. Wenn der Fettgehalt unter einem bestimmten Wert sinkt, wird das sehr kritisch. Mhm. Aber so als Rechnung, man kommt schon zumindest einmal einige Wochen aus, ohne Essen. Mhm. Verstehe. Und wenn man abnehmen möchte, dann wird das ja nicht funktionieren, dass man einfach nur jetzt die Fettreserven aktiviert und dann... Jein, also ich möchte aber vielleicht noch jetzt zu diesem Beispiel was dazu sagen. Also wenn man das jetzt, dieses Kilogramm in 3 Tagen oder 2 Kilogramm in einer Woche hernimmt, gilt ja die Umkehrung, dass man schneller nicht abnehmen kann. Also es gibt ja nichts Radikaleres als eine Null-Diät. Ja, ja. Mhm. Und das heißt, da sind 2 Kilogramm Fett in einer Woche möglich, weil man liest ja immer 5 Kilogramm in einer Woche. Und da fangen eben diese Mythen oder Lügen eigentlich letztlich an, weil 5 Kilogramm in einer Woche ist im Prinzip möglich, aber es ist eine Halbwahrheit, weil da ist großteils Wasser dabei. Also das heißt, wenn man sehr schnell abnimmt, verliert man meistens auch sehr viel Flüssigkeit, beziehungsweise der Darm ist leer. Aber die eigentliche Fettabnahme, also das, was man ja wirklich abnehmen möchte, das geht sehr, sehr langsam. Ja, oder ich mache ein Praktikum beim Kohlelieferanten. Schon, aber auch das wird überschätzt. Das wäre jetzt also auf der Output-Seite, kann man auch relativ leicht ausrechnen. Nehmen wir mal das Laufen her. Man glaubt ja, wenn man jetzt über die Feiertage, sagen wir mal, ein bisschen was zugenommen hat durch die Weihnachtskekse, dann geht man mal so 1-2 Stunden laufen und das ist wieder weg. Da gibt es eine Formel über den Umsatz beim Laufen. Und zwar ist das also in Kilokalorien sehr schön, 1 Kilokalorie pro Kilogramm pro Kilometer. Also eine Person mit 70 Kilogramm setzt am Kilometer 70 Kilokalorien um. 10 Kilometer, 700 Kilokalorien. Ja. Und wenn man jetzt hochrechnet, 1 Kilogramm Körperfett hat ungefähr 7000 Kilokalorien, sieht man schon, dann muss die Person mit 70 Kilogramm ungefähr 100 Kilometer laufen, um 1 Kilogramm Fett also umzusetzen und somit abzunehmen. Und das sind ungefähr, je nachdem wie schnell man läuft, schon so um die 10 Stunden. Mhm. Und das ist etwas, was viele Leute gar nicht hören wollen, dass man, um allein 1 Kilogramm Fett abzunehmen, ungefähr 10 Stunden Sport machen muss. Und Sport ist schon anstrengend. Naja. Das spürt man ja. Da gibt es ja natürlich schon auch eine große Bandbreite. Also. Naja, aber praktisch, wenn es weniger anstrengend wäre wie Laufen, dann müsste ich das umso länger machen. Genau. Weil diese Anstrengung, das, was man als Anstrengung empfindet, war ja wahrscheinlich ja dieser Fluss an Energie ist. Also genau. an dem, was ich aus dem Fett rausziehe. Genau. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nicht laufe, sondern gehe, ist ja auch, also Sport, man muss das mit dem Sport relativieren, also sagen wir körperliche Betätigung. Ja. Wenn ich gehe, dann ist das also auf die Strecke bezogen mindestens doppelt so viel. Also müsste ich über 200 Kilometer gehen, damit ich dieses Kilogramm Fett verliere. Aber das Schöne daran ist, also es gibt auch eine gute Nachricht. Ja. Die gute Nachricht ist, dass wirklich ausnahmslos jeder Schritt zählt, weil es ja um die Energiebilanz geht. Also immer dann, wenn 30.000 Kilojoule aus dem Körper rausgeflossen sind, habe ich ein Kilogramm Fett abgenommen. Und es ist ganz egal, ob ich das jetzt auf 100 Portionen aufteile und jeden Tag ein kurzes Stück gehe oder ob ich das im Extremfall, sage ich, gibt es ja Leute, die laufen 100 Kilometer am Stück durch, dann hätten die das eine Kilogramm sofort weg. Und die gute Nachricht ist, ich kann es auch auf viele Stücke aufteilen. Und das, was man oft hört, mindestens eine halbe Stunde oder ist ein Mindestpuls oder weiß der Kuckuck was, das ist natürlich Blödsinn. Weil aber die Physiologie hat dann schon noch einige Tricks drauf wahrscheinlich, wann, ab welchem Erschöpfungsgrad, auf welche Speicher zurückgegriffen wird. Ob es aus der Leber kommt, die Kohlenhydrate, ja, was weiß ich, was es da alles das gibt. Das ist die zweite gute Nachricht. Ah. Das ist komplett wurscht. Ah, okay. Ja? Hauptsache machen. Ja, und zwar... Also wenn man es aus der bequemen Distanz der Energieerhaltung und der Energiebilanz anschaut, sieht man sofort, wenn die 30.000 Kilojoule rausgeflossen sind, habe ich ein Kilogramm abgenommen. Wenn man es ein bisschen genauer wissen will, weil das ja irritiert und sagt, wenn ich schnell laufe, nehme ich oder setze ich ja hauptsächlich Kohlenhydrate um und kein Fett. Das ist ja das, was man immer gehört hat. Aber der Punkt ist einfach der, dass der Kohlenhydratspeicher ein sehr winzig kleiner Speicher ist. Also verglichen mit den Fetten ist das vielleicht ein Fünfzigstel oder weniger. Und jetzt ist es so, wenn man laufen geht und man verbraucht sehr viel Kohlenhydrate, dann spart der Körper in den darauffolgenden Tagen etwas an Kohlenhydraten und verbrennt mehr Fett. Das kann ja variabel gemischt werden. Das heißt, um das so auf den Punkt zu bringen, wenn man nicht so intensiv läuft, nimmt man das Fett schon während dem Laufen ab. Und wenn man intensiv läuft, nimmt man das Fett nach dem Laufen ab. Aber wenn man sich dann ein, zwei Tage danach anschaut und der Kohlenhydratspeicher ist wieder gleich aufgefüllt, macht es unter dem Strich überhaupt oder spielt es keine Rolle, ob ich das vorher aus dem Kohlenhydratspeicher genommen habe und nachher aus dem Fett oder umgekehrt. Das ist, finde ich, doch eine gute Nachricht. Man braucht eigentlich auf überhaupt nichts aufpassen. Keine gute Nachricht ohne schlechte Nachricht. Der Körper wird alles tun, um einmal nach dem langen Laufen die Kohlenhydrate wieder reinzukriegen und er meldet Heißhunger. Genau. Das ist vielleicht einer der Gründe, warum man früher gesagt hat, man soll also nicht zu intensiv Sport machen. Weil man natürlich aufpassen muss, dass man das nicht kompensiert. Es gibt Leute, die ich auch persönlich kenne, die durch Sport zugenommen haben, weil sie, also zum Beispiel Schwimmen ist so ein klassischer Fall, weil durch das kalte Wasser kühlt der Körper sehr aus, dann heizt der Körper sehr viel nach und die Körperheizung, das ist ja eine sehr intensive Heizung, funktioniert mit Kohlenhydraten. Dann kann das dazu führen, dass man nachher einen Heißhunger bekommt. Das kennt man vom Schwimmen, glaube ich. Ja, genau, nach so einem Badetag am See gibt es echt Hunger. Genau, hat man. Und deswegen ist das nicht so geeignet. Das hat aber jetzt nichts damit zu tun, dass man kein Fett verbrannt hat, sondern dass es einfach zu intensiv war, beziehungsweise dass man vielleicht zwischendurch etwas essen hätte sollen, um nicht diese Hungerattacke zu bekommen. Aber da hat die Sportmedizin wahrscheinlich jede Menge an Antworten, wenn man nur fragt, was soll ich dann tun bei so einem Heißhunger? Naja, da hat sie eigentlich keine Antwort. Okay. Also ein Heißhunger ist ja auch rationalen Argumenten nicht wirklich zugänglich. Also das kennt jeder. Wenn man naja, aber wenn es heißt praktisch jetzt, nimm lieber eine Banane dann und der Heißhunger geht weg oder friss dich an der Süßigkeitenlade voll, bis es aufhört, gibt es ja doch noch wahrscheinlich Unterschiede also in der Vernunft. Schon, aber der Tipp wäre eher schon präventiv. Also man sollte natürlich nicht drauf schauen, also man sollte darauf schauen, dass es gar nicht so weit kommt. Vorher schon eine Banane essen und währenddessen immer wieder auffüllen. Ah. Das ist ja auch das sowas Ähnliches, das gibt es auch diesen Mythos, dass man von Stress zunimmt. Das kann man so natürlich nicht sagen, weil Stress erhöht ja den Umsatz und man nimmt durch Stress ab. Also ich kann das von mir bestens behaupten, dass ich in Stresszeiten abnehme. Wovon man zunimmt, ist durch das Stressessen. Das ist aber was anderes. Stressessen heißt, man nimmt sich den ganzen Tag keine Zeit, bis man so einen Hungeranfall hat, dass man dann ohne Rücksicht auf Verluste sich quer durch den Eiskasten frisst. Und wenn einmal der Blutzucker im Keller ist, dann kennt der Körper kein Halten mehr. Also dann schießt man weit über das hinaus. Dann ist der Bär im Kühlschrank. Genau. Mhm. Ja. Aber das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, ja, deswegen ja. Sollte man schauen, dass es nie so weit kommt, dass man wirklich so eine Hungerattacke bekommt. Das heißt, man soll nie eigentlich in diesen tierischen Bereich kommen, wo man seinen Trieben folgt. Genau, das wäre generell günstig. Im Zusammenleben ist es auch oft hilfreich, aber gerade bei dieser Sache ist es wirklich eine Planung eigentlich. Oder seine. Deswegen ist es auch wahrscheinlich interessant, diese Armbänder, die den Lebensstil ein bisschen mitdokumentieren, Quantify Yourself, wo man einfach die Anzahl an Schritten am Tagesende kriegt. Und wo man dann auch wirklich sieht, bin ich von der Straßenbahn, nicht zur Straßenbahn, bin ich zum Auto gegangen und bin mit dem Auto gefahren, habe mir ein Car2Go genommen oder bin ich einfach die Strecke zu Fuß gegangen? Genau. Das ist ein wirklich großartiges Feedback. Da gibt es ja auch immer wieder diese Bestrebungen, weil man gemessen hat, dass also sehr inaktive Leute machen weniger als 5000 Schritte am Tag. Und dann gibt es immer diese Aktionen, 10.000 Schritte oder plus 3.000, plus 5.000, weil man eben zeigen kann, und das ist jetzt wieder, das schließe ich wieder an bei der Energiebilanz, ich kann die Aktivität auf beliebig viele Teile aufteilen. Und wenn ich jeden Tag 1-2 Kilometer zu Fuß gehe, läppert sich das natürlich in Summe auch zusammen. Und selbst wenn man dadurch nicht abnimmt, es hat gerade dieses, also der Unterschied zwischen ich mache gar keine Bewegung und ich mache ganz wenig Bewegung, hat den größten Effekt, was die Herzinfarktprophylaxe betrifft. Mhm. Also da genügt, also die inaktivsten Leute, die machen so 4-5 Minuten am Tag etwas, was, also sowas wie Aktivität, also wo der Puls ein bisschen erhöht ist. Wenn man bloß 10 Minuten dazu macht, das entspricht also ungefähr 1 Kilometer gehen, dann sinkt das Risiko, dass man einen Herzinfarkt bekommt, um 15% oder mehr. Das finde ich relativ viel, weil das ist eine ganz geringe Maßnahme letztlich. Und das ist auch sehr wirkungsvoll bei gesunden Untersuchungen, wenn der Arzt einem das zeigt, möchten Sie lieber in diesem Kasterl sein oder in diesem Kasterl. Der Unterschied ist 10 Minuten pro Tag, wenn Sie etwas Aktives machen. Ist natürlich die Frage, ob die Leute das dann umsetzen oder ob sie lieber eine Tablette wollen, was ja heutzutage leider der Fall ist, dass die Leute lieber irgendwelche Medikamente nehmen. Aber es ist insofern wichtig, also finde ich auch von Ärzteseite her, dass man diesen Tipp zur Aktivität, also man sollte nicht über das Ziel hinausschießen. Ich habe oft gehört, es muss mindestens 1/2 Stunde am Tag sein. Das finde ich ganz schlecht. Weil wer macht 1/2 Stunde am Tag? Das führt aber zu Frustration, weil die Leute sagen, ja, das schaffe ich nicht. Wenn man aber sagt, geh jeden Tag, steig eine Station früher aus und geh jeden Tag 2 Kilometer zu Fuß, hat das einen wahnsinnig tollen Effekt, den man auch statistisch sehr gut nachweisen kann. Also das ist ein sehr signifikanter Zusammenhang, ohne dass ich jetzt wirklich einen Sport machen muss. Weil wer hat die Zeit dazu, vor allem wenn man Familie hat, jeden Tag irgendwo 1/2 Stunde laufen zu gehen oder sich aufs Rad zu setzen. Also zunehmen und abnehmen ist eine Lebensstilfrage und wem es gelingt, dort gewisse Schrauben zu drehen, kann Erfolge oder Misserfolge einfahren oder erleiden. Genau, das ist der springende Punkt. Man muss immer am Ball bleiben. Also man kann es auch so sagen, Leute wollen abnehmen, weil sie vorher zugenommen haben. Sie haben zugenommen, weil die Energiebilanz positiv war. Also sie haben zu wenig Bewegung gemacht und zu viel gegessen, um das ganz salopp zu sagen. Jetzt machen die Leute eine Diät, aber eine Diät ist ja immer zeitlich begrenzt. Sagen wir mal 2-3 Monate, dann nimmt man wirklich etwas ab. Natürlich sinkt auch der Grundumsatz dabei und dann kehrt man wieder ins alte Leben zurück und dann hat man eben wieder diese positive Energiebilanz. Noch dazu ist der Grundumsatz aber dann eine Zeit lang noch niedriger. Das ist ja auch so ein evolutionäres Relikt, was dazu führt, dass man, wenn man wieder ins alte Leben zurücksteigt, einmal super zunimmt zu Beginn. Ah, das erklärt diesen Jojo-Effekt. Das ist dieser Jojo-Effekt. Aber selbst wenn es den gar nicht gäbe, würde das trotzdem bedeuten, wenn man wieder die positive Energiebilanz hat, nimmt man wieder zu. Dann lässt man das wieder ein paar Jahre anstehen, bis man sich wieder unwohl fühlt. Und dann macht man wieder eine Diät und so weiter. Dann kriegt man immer so einen sägezahnartigen Verlauf der Masse. Der aber ansteigt letztlich. Der letztlich wahrscheinlich sogar auch ansteigt. Und deswegen dieses immer am Ball bleiben. Und das ist die schwierige Sache. Man muss generell, und das fällt uns natürlich sehr schwer, das Leben umstellen. Das heißt, man muss auf Dauer schauen, dass man etwas weniger isst und etwas mehr Bewegung macht. Und das Durchhalten, das ist halt das Schwierige. Deswegen kann man ja auch sehr gut dokumentieren, dass über die Jahrzehnte, da gibt es ja sehr viele Untersuchungen, die Menschen immer dicker geworden sind. Also zum Beispiel im europäischen Raum haben die Menschen von 1960 bis 2000 ungefähr 25% zugenommen. Das entspricht also absolut gesehen ungefähr 16 Kilogramm. Und das Interessante ist, dass in diese Zeit ja alle diese Fitnesswellen fallen, Aerobics, Walking, weiß der Kuckuck was. Mhm. Aber es hat letztlich nichts gebracht, weil der Sog der Gesellschaft ist eben, mach weniger Bewegung, weil man wird überall mit Rolltreppe hinaufgezogen und fährt mit dem Auto bis vors Fitnessstudio und das Nahrungsangebot ist gestiegen. Und auch kontinuierlich geblieben, weil es gab ja Hungersnöte noch nicht vor allzu langer Zeit auch in unserer Gegend. Richtig, aber also nach dem Krieg letztlich, also die Dokumentationen beginnen 1960, ist die Masse kontinuierlich angestiegen und dann gibt es ganz böse Extrapolationen bis zum Jahr 2040, wo dann die Hälfte der Leute eigentlich schon als fettsüchtig gilt, weil dann der Body Mass Index, der halt so ein, so ein Pi mal Daumen Abschätzung ist, wie dick man ist, wo dann die Hälfte der Leute über 30 hat und nach dem heutigen Maßstab fettsüchtig ist. Also wenn das wirklich kommen sollte, wäre das dramatisch. Da wird vorher noch der Maßstab angepasst. Wahrscheinlich, das kann natürlich sein. Das ist halt so, wenn man... Ja, ja. Aber diese Faulheiten des Alltags, also wenn wir zum Beispiel jetzt Rolltreppe und Aufzug nehmen, da kann man auch relativ leicht ausrechnen, wenn man zum Beispiel, sagen wir mal, 70, 75 Kilogramm hat und jeden Tag zweimal in den vierten Stock zu Fuß geht, also 12 Meter, in Summe 24 Meter, summiert sich das im Laufe eines Jahres auf über 30.000 Kilojoule. Mhm. Das entspricht einem Kilogramm Fett. Mhm. Und das finde ich extrem beachtlich. Ja. Es sind so Kleinigkeiten. Und diese Fettzunahmen, die summieren sich nämlich über die Jahre, genau, weil nämlich eben immer zugelegt wird. Das heißt, es dauert auch eben relativ lange, dass diese Schritte auch wieder zurückzugehen. Das ist schon sehr bemerkenswert. Also, und ich kenne es an meinem Gürtel. Ich habe einen Gürtel als 18-Jähriger von meinem Bruder bekommen. Und den habe ich heute noch, weil er aus gutem italienischem Leder ist. Und man sieht einfach die Ringe, die zunehmen. Also es wird weiter. Also die Jahresringe. Die Jahresringe, genau. Und auch wieder retour, als ich begriffen habe, dass einfach mein Leben als Schüler begann, in diesem Fall mit dem Gürtel, dann als Student relativ intensiv war vom Aufwand her, aber dann im Berufsleben dann die ersten Effekte einsetzen, dass man eben Verkehrsmittel auch in einem Auto zurücklegt oder dass man, was weiß ich, ja, einen anderen Lebensstil hat. Das ist schon sehr, sehr spannend, finde ich. Also das mit dem Gürtel, ich mache das auch mit dem Gürtel, weil die Waage ist ja gänzlich ungeeignet. Aha, warum? Naja, das ist doch ein physikalisch stichhaltiges Argument. Doch, also sie misst natürlich die Masse sehr genau, aber sie misst nicht die Massenzusammensetzung. Also das, was wir abnehmen wollen, ist ja das Körperfett. Also das subkutane Körperfett. Und da gibt's ja den Tipp, auch wenn man wissen möchte, ob man Übergewicht hat, ist die Sichtdiagnose die beste. Also der Bernhard Ludwig sagt ja... Bernhard Ludwig? Der Psychologe, der sein Seminarkabarett macht, zum Beispiel Anleitung zum Diätwahnsinn. Und er sagt in diesem Kabarett so nett, also wenn man wissen möchte, ob man dick ist, braucht man sich nur vor den Spiegel stellen. Und wenn das nicht genügt, muss man sich nackert ausziehen. Und wenn das auch noch nicht genügt, muss man so ein bisschen hin und her wackeln. Und das ist an und für sich ein sehr gutes Argument, weil man sieht ja an den anderen Leuten sofort, ob sie dick sind oder nicht. Und man sieht das letztlich an sich selbst auch recht gut, wenn man einfach diese Sichtdiagnose macht. Und wenn man es ein bisschen genauer möchte, kann man eben die Gürtelraste nehmen, weil die natürlich sehr gut anzeigt, wo man gerade ist. Wie viel Fett man da jetzt am Schwimmreifen hat. Und die Waage ist deswegen nicht besonders geeignet, weil eben zum Beispiel sehr viele schnelle Schwankungen ja nur über das Wasser erfolgen. Yeah. Also man kann ja zum Beispiel, wenn man exzessiv in der Sauna schwitzt, 2 Kilogramm in einer Stunde abnehmen. Mm. Und die Leute freuen sich dann und das ist ja auch der Erfolg von diesen Crash-Diäten, wo man, weiß ich nicht, Krautsuppe isst, weil dann ist erstens mal der Darm leer und zweitens, wenn man wenig isst, nimmt man natürlich in Summe auch weniger Flüssigkeit auf, dann verliert man Flüssigkeit und dann hat man vielleicht in 2-3 Tagen 2-3 Kilogramm, aber davon ist vielleicht ein Drittel Kilogramm oder ein halbes Kilogramm Fett. Mhm. Und das kann man mit der Waage nicht messen. Ah ja, aber, der Gürtel. Gürtel und schon. Da ist der Gürtel die bessere Wahl. Beziehungsweise, wenn man die Waage verwendet, dann müsste man über lange Zeit unter standardisierten Bedingungen messen, also quasi immer zur selben Zeit, immer nachdem man am Klo war, immer in der Früh, immer vor dem Frühstück, und müsste dann, kann man mit so einer Tabellenkalkulation auswerten, dann hat man halt ziemlich viele Schwankungen und kann aber einen Trend erkennen. Aber ein einzelnes Abwiegen, manche gehen ja laufen und wiegen sich nachher ab, da messe ich natürlich nur den Wasserverlust. Und deswegen sind Waagen generell nicht besonders gut geeignet. Wir haben über die Physik gesprochen des Abnehmens, und das war die Energiethematik. Ja. Gibt es auch noch andere physikalische Gegenden, wo man im Bereich des Abnehmens argumentieren kann, oder war es das schon? Der Physiker bringt seine Expertise durch die Energie. Das, was noch nicht erwähnt wurde, ist, ich meine, der Ausgangspunkt ist im Prinzip der Energieerhaltungssatz. Das muss man mal akzeptieren, dass also die Joule nicht vom Himmel fallen. Und wenn jemand zugenommen hat, dann war der Input immer größer als der Output. Das ist also das muss man sich mal klar machen von vornherein. Und viele Leute, also ich habe schon öfters gelesen, auch in guten Zeitschriften, ich nehme nur mehr 1000 Kilokalorien jeden Tag zu mir und nehme trotzdem zu. Also das kann nicht sein, weil 1000 Kilokalorien sogar unterm Grundumsatz liegen. Das heißt, man muss sich jetzt anschauen, was hat die Person vergessen? Also zum Beispiel, was gerne vergessen wird, sind die Getränke. Die haben ein relativ, also das ist ganz egal, ob das Fruchtsäfte sind, oder Limonaden, auch Bier, das hat ungefähr ein halber Liter zwischen 800 und 1000 Kilojoule. Das heißt, man kann, wenn man diese 1,5 Liter Flüssigkeit, die man zu sich nehmen soll, wenn man das in Form von Limonaden zu sich nimmt, hat man schon 30% des Tagesbedarfs verbraucht. Und Leute, die sich sehr schwer tun, abzunehmen, die vergessen aller Wahrscheinlichkeit nach auf irgendeinen dieser Posten. Und dann muss man eben in der Energiebilanz schauen, wo könnte ich da was vergessen? Wo ist das Neutrino? Genau, so ungefähr. Und was sonst noch physikalisch ist, das sind eben diese Abschätzungen. Also was eine große Rolle spielt, ist der Wirkungsgrad, weil der sehr oft vergessen wird. Also wenn wir zum Beispiel die Leistungsangaben hernehmen, also ich vergleiche da immer die gute alte Glühbirne aus nostalgischen Gründen. Also wenn wir eine 100 Watt Glühbirne hernehmen und ein Auto mit 100 Kilowatt Leistung, dann sind die zwei Angaben schon auf den ersten Blick gleich aus. Sie sind aber unterschiedlich, weil bei der Glühbirne ist die Bruttoleistung angegeben, also die Stromleistung, während die Lichtleistung nur ungefähr 5 Watt sind bei einer herkömmlichen Glühbirne. Beim Auto ist aber gleich direkt die Nettoleistung angegeben, die auf der Straße ankommt, und nicht das Benzin, also die Energie des Benzins, die verbrannt wird. Das ist ja interessant. Und deswegen unterscheide ich immer zwischen Brutto- und Nettoleistung. Zum Beispiel am Fahrradergometer oder auf einem beliebigen Ergometer mit einer Wattanzeige, und da stehen jetzt zum Beispiel 100 Watt, dann ist die eigentliche Leistung des Körpers 400 Watt, weil eben aufgrund des Wirkungsgrads 3/4 der umgesetzten Energie sofort als Wärme verpuffen, also 75-80%. Das heißt, man muss den Wert mit 4 multiplizieren. Und deswegen spielt der Wirkungsgrad ist in dem Fall unser Freund, weil das Abnehmen geht 4 bis 5 Mal so schnell, als man es erwarten würde, weil man eben zum Beispiel auch beim Stiegensteigen den sozusagen naiven Wert aus der Physik M mal G mal H noch mit 4 multiplizieren muss. Das macht es natürlich erfreulicher, weil das Abnehmen dadurch schneller geht. Also durch Höhenmeter kann man sehr, sehr gut Gewicht verlieren. Ja, ja. Also zum Beispiel, um jetzt nochmal zu dem Treppenbeispiel zurückzukommen, wenn ich das jetzt aufsummiere, also diese 24 Meter am Tag auf ein Jahr, dann komme ich ungefähr auf die Höhe des Everest, also sagen wir so 8.000 bis 10.000 Höhenmeter. Das heißt, wenn man 1.000 Höhenmeter hinaufgeht, hat man schon 10 Decker abgenommen, Fett quasi. Das geht also in dem Fall relativ schnell. Das ist eine sehr, sehr gute Maßnahme. Wo steht genau noch einmal das Ultimativ? Beim Abnehmen oder bei der Physik in deinem Buch? Bei der Physik. Die ultimative Physik des Abnehmens. Ja. Dieses Buch ist im Ecowin Verlag erschienen. Ja. Wie hast du denn dieses Buch geschrieben? Du hast wahrscheinlich mit vielen Leuten gesprochen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Naja, eigentlich, also die Idee dazu, die ist schon vor vielen, vielen Jahren entstanden, weil, also es war eigentlich aufgelegt, weil ich ja Physik und Sportwissenschaften studiert habe und das Thema ist genau an der Überschneidungsfläche meiner klar. beiden Fächer. Mhm. Und es kam eigentlich letztlich aus dem Unterricht in der Schule, weil... Du bist auch Physiklehrer? Genau, ich unterrichte im 17. Bezirk. Mhm. Und ich habe halt immer praxisorientierte Beispiele gesucht und beim Thema Energieerhaltung und Wirkungsgrad kann man diese Rechenbeispiele zum Zu- und Abnehmen sehr schön unterbringen. Und dann habe ich mich vor ein paar Jahren ziemlich intensiv damit beschäftigt und habe eigentlich hauptsächlich mit einer Person, das ist ein Arzt, den ich kennengelernt habe, eigentlich lustigerweise übers Internet letztlich, weil ich recherchiert habe, der Kurt Moosburger. Und der hat mir sehr geholfen, also meine Gedanken zu sortieren und hat mir auch medizinische Nachhilfe gegeben. Also wenn ich was nicht verstanden habe, dann habe ich ihn gefragt und wir haben da einen unglaublich regen E-Mail-Austausch gehabt. Er ist Arzt wo? Er ist in Innsbruck. In Innsbruck, okay. Und ist ein Facharzt für Sport und Ernährung. Mhm. Und das ist ganz toll, weil wann immer ich irgendwo nicht ganz klarkomme, kann ich ihn fragen und er kann das aufgrund seiner Erfahrung, seines Wissens mir dann meistens sehr schnell einfach erklären auch, was ja relativ wichtig ist. Weil mir wichtig war, nachdem ich ja kein Arzt bin, sondern Sportwissenschaftler, dass ich da nicht auch irgendwo in eine Falle tappe und etwas nacherzähle, was in Wirklichkeit nicht stimmt. Mhm. Und deswegen wollte ich mich unbedingt absichern, dass auch die medizinischen Details in dem Buch alle richtig sind. Mhm. Und so wie es scheint, habe ich nicht grob in die Germ gegriffen, sozusagen. Und dieses Gebiet, ist das stark in Bewegung oder hat sich das mittlerweile schon ein bisschen beruhigt? Es hat so eine Zeit gegeben, glaube ich, wo man sich immer wieder etwas revidiert hat, gerade die Ernährungswissenschaft. Ja, und also sagen wir so, was gesunde Ernährung betrifft, so wie ich das jetzt als medizinischer Laie sehe, da ist schon einiges in Bewegung. Da kommt man immer wieder auf neue Dinge drauf. Aber das Buch ist ja kein gesund durch Ernährung Buch, sondern es ist ein physikalisches Abnehmen. Die ultimative Physik. Genau. Und die Physik ist ja in Teilen 300 Jahre alt, so wie wir sie kennen. Und da hat sich eigentlich überhaupt nichts geändert, weil dass die Energiebilanz das Zu- und Abnehmen regelt, das ist so einzementiert, das wird sich klarerweise auch nicht ändern, weil der Energieerhaltungssatz ja so gut abgesichert ist. Also da hat sich meiner Meinung nach eigentlich fast nichts getan. Es gibt schon wieder hin und wieder so Kleinigkeiten, wo man draufkommt. Also ich sage jetzt nur, das spielt im Buch jetzt aber eigentlich keine Rolle, das mit den guten und schlechten Nahrungsverwertern, also ob es Leute gibt, die vielleicht beim Zerlegen der Nahrung ein bisschen weniger Energie brauchen und deswegen leichter zunehmen. Da wird drüber diskutiert, da gibt es Ärzte, die sind da skeptisch, weil es lässt sich auch sehr schwer messen, weil man ja letztlich die Abwärme messen muss, die beim Verdauen produziert wird. Und da ist immer die Frage, wo setze ich den Nullpunkt? Weil wenn ich ein bisschen mit der Hand so mache, erzeuge ich ja auch mehr Abwärme. Also das ist sehr, sehr schwer zu messen. Und was man messen kann, ist, dass eben zum Beispiel Unterschiede, also die sogenannten Verdauungsverluste, also das, was der Körper an Energie benötigt, um die Nahrung vom Darm in die Depots zu bringen, die schwanken so zwischen 8% und 15% des Tagesbedarfs. Also das wäre jetzt in nackten Zahlen 800 bis 1500 Kilojoule. Und da ist nicht ganz klar, wie diese Unterschiede zustande kommen. Das ist so eines der Themen, die ich jetzt sozusagen aus der Ferne beobachte, wo so ein bisschen was sich tut. Aber sonst sind die Dinge gegessen. Also was Zu- und Abnehmen betrifft, da gibt es eigentlich keine Neuerungen. Und das Spannende ist, dass das, was ich in dem Buch schreibe, das kann man ja, also diese Grundtheorie, dass das nur von der Energiebilanz abhängt, das kann man in jedem Physiologiebuch lesen, auch in jedem ernährungswissenschaftlichen Buch. Bloß wer liest ernährungswissenschaftliche Bücher als Laie? Wenn du ein Buch schreibst, dann schreibst du ein Buch so, dass man es versteht. Und zwar habe ich von dir gelernt, du hast auch Physik, eine Oberstufenreihe geschrieben, Physikbücher für die Schule. Und du hast die Bücher nach dem Hamburger Verständlichkeitsmodell geschrieben. Genau. Jetzt war ich einmal Wohnung tauschen, einen Monat in Hamburg und weiß genau, was Hamburger Verständlichkeit bedeutet. Nämlich, wenn dir in Hamburg jemand etwas erzählt, dann kommt das Wichtige zuerst, der Rest hinten nach. Genau. Es wird in klarer Sprache vorgetragen und die Sätze haben eine vernünftige Länge. Und jetzt gibt's wirklich das Hamburger Verständlichkeitsmodell, das nach einem vorgelegten Text, den man da reinfüttert, dir sagt, wie verständlich ist das, was du schreibst. Wie ist denn dein Buch in diesen Hamburger Fall? Hast du das getestet? Nein, aber ich habe da so eine ganz eigene Schreibweise. Ich lese mir das dann immer selber vor. Mhm. Also ich glätte diesen Text. Und du hörst ihn dir an. Und ich höre ihn mir selber an. Deswegen kann ich auch nicht arbeiten, wenn jemand daneben steht. Das macht mich wahnsinnig, weil mich das irritiert. Ja. Und ich mache das ja schon seit vielen, vielen Jahren. Eben auch in den Physikschulbüchern habe ich das beherzigt. Und ich habe ja eine Dissertation zu diesem Thema geschrieben, bevor ich die Schulbücher geschrieben habe. Ja. Und habe dabei wirklich sehr, sehr viel gelernt. Und es gibt für mich dieses eine wahnsinnig schöne Zitat, das ich immer wieder auch bei Fortbildungen bringe. Das wird unter anderem Albert Einstein zugeordnet. Ich weiß nicht, ob es authentisch ist, aber das lautet: Wenn du etwas nicht einfach sagen kannst, dann hast du selbst nicht gut genug verstanden. Mhm. Und das finde ich so toll, weil ich selbst bestätigen kann, wenn ich über etwas lang nachdenke und es schaffe, in einfachen Worten zu sagen, verstehe ich selbst besser. Das ist so unglaublich toll, weil man sich denkt, jetzt man unterrichtet das schon 20 Jahre, man versteht das, aber man versteht es auf einer anderen Ebene. Je klarer man etwas sagen kann, desto besser versteht man es selber. Und umgekehrt heißt das natürlich, dass man ein Buch oder einen Text sehr klar und einfach nur dann schreiben kann, wenn man sehr, sehr darüber nachgedacht hat. Und das ist bei diesem Thema, da denke ich schon seit 10, 12, 14 Jahren darüber nach, das ist sehr gereift. Und ich glaube, dass es durchaus sehr einfach zu lesen ist, obwohl hin und wieder auch mal eine Formel vorkommt, aber das ist nicht so schlimm. Jede Formel drückt den Verkauf um 10%, oder wie ist die neue Regel? Ja, hat mal der Stephen Hawking in einem Buch geschrieben. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Also, okay. Ich habe auch die Formeln aus dem Fließtext rausgenommen. Also, das war eine gute Sache, glaube ich. Das sind dann solche Infoboxen und mir ging es darum, dass man nachvollziehen kann, dass das ein wissenschaftliches Buch ist, weil man zu diesem Thema ja so wahnsinnig viel Blödsinn lesen kann. Also das wahrscheinlich Blödeste, was ich jemals gelesen habe, in der Brigitte steht, dass man beim Küssen in der Minute 20 Kilokalorien verbrennt, was ja noch dazu falsch ist, wenn man die Kalorien nicht verbrennt, sondern also umsetzt. Und wenn man das ausrechnet, kommt man auf eine Leistung von 1800 Watt. Also das entspricht einem Ausdauertempo im Weltklassebereich. Also das ist sowas von an den Haaren herbeigezogen. Und das kann man ganz leicht widerlegen, indem man sich die Watt ausrechnet, zum Beispiel. Das heißt, diese Widerlegungsstrategien gehen einfach übers Rechnen über Watt. Genau. Und das ist nicht allzu anspruchsvoll, wenn man Meister Fermi auch ein bisschen beizieht. Und genau. Aber ich meine, das kann man exakt wahrscheinlich genauso gut rechnen wie mit Überschlag. Und ja, also diese 20 Kilokalorien, die kann man sogar ganz exakt ausrechnen. Ja. Mhm. Aber man kann den Großteil, also eigentlich alles in diesem Buch, mit ganz einfachen Rechnungen überprüfen. Und mir war wichtig, dass die Formeln deswegen drinnen sind. Ich habe auch die Quellen alle sehr sauber zitiert, dass man, wenn man den Fachartikel sich dann nachlesen möchte, dass man das auch wirklich machen kann, damit man sieht, es ist wissenschaftlich. Weil zu diesem Thema wird sehr viel behauptet, ohne einen einzigen Beleg in der Hinterhand zu haben. Jeder hat die passende Studie. Genau. Und deswegen ist wichtig, dass man das mit Grundrechnungsarten nachrechnen kann. Kalorien sind die kleinen Tierchen, die in der Nacht die Kleidung enger nähen. Genau. Was sind, wenn man es zusammenfasst, deine Empfehlungen, wenn man abnehmen möchte? Und du hast es ja zum Teil, oder du hast es ja zum Teil, wir haben jetzt darüber geredet. Ja. Bewegung hilft. Ja. In jedem Fall. Also wenn's, ich fasse es nochmal so zusammen, ja, dass das Zu- und Abnehmen hängt nur von der Energiebilanz ab. Da gibt es eben den Energieinput über die Ernährung, wobei Alkohol auch eine große Rolle spielt, darf man nicht vergessen, und den Energieoutput über die Bewegung und den Grundumsatz. Und wenn man abnehmen möchte, muss man die Energiebilanz negativ halten und da gibt es nur zwei Verdächtige, nämlich den Input kleiner machen und den Output größer machen. Und das ist auch genau die Empfehlung, dass man an beiden Seiten ansetzen soll. Und dann gibt es noch die Empfehlung, man muss realistisch sein. Dazu ist das Buch auch da. Es ist vielleicht desillusionierend, wenn man sieht, wie zäh das alles ist. Aber es ist, enttäuscht ist man so und so. Also wenn man eine Empfehlung von einer Zeitschrift folgt, 5 Kilogramm in 2 Tagen oder so, dann ist man ja sowieso enttäuscht, wenn das nicht funktioniert. Also man muss realistisch sein und man muss immer am Ball bleiben. Weil wenn man mal wieder aufhört und wieder in eine positive Energiebilanz kommt, stellt sich das Problem spätestens nach 1-2 Jahren wieder. Und damit die Informationen lustvoll kommen, wie das geht, kann man dein Buch lesen. Wir haben dieses Gespräch jetzt geführt, bevor es noch überhaupt rausgekommen ist. Ich freue mich, Martin, das Buch dann zu lesen, wenn ich es in der Hand habe. Ich freue mich auch schon sehr, es auch in der Hand zu haben. Ja, und ich wünsche dir alles Gute für den Verkauf, weil das ja auch wirklich auch dann die Arbeit letztlich bezahlt, die man damit hatte. Und die war durchaus... Ja, wobei das Schreiben für mich auch ein psychohygienischer Akt war, einmal das alles auf den Tisch zu legen, was man sonst, also richtig auf den Tisch zu legen, was man sonst falsch liest. Und auch zu sortieren dann und uns schön darzustellen. Ja. Ja, alles Gute. Dankeschön. Und vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich bedanke mich. Yo Mann, das war die physikalische Soiree mit Martin Apolin über sein Buch Mach das, die ultimative Physik des Abnehmens, erschienen im Ecowin Verlag. Ein Link dazu auf der Homepage physikalischesoiree.at. Tja, noch ein Hinweis auf den Schwesterpodcast der physikalischen Soiree Lob und Tadel, der brummt seit mittlerweile schon 13 Folgen. Lob und Tadel, Bildungsgespräche vielleicht kurz gefasst, lobundtadel.eu, Gespräche mit Menschen, die sich zu einem ganz bestimmten Thema ganz gut auskennen und darüber erzählen. www.lobundtadel.eu, da vielleicht einmal reinschauen, vielleicht gefällt es dir, würde mich freuen. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich.